Bohemian Rhapsody. Zu den progressiven Städtern gehören nicht nur die transnationalen oder kosmopolitischen Eliten, wie Soziologen sagen, sondern auch arme Progressive, Studentinnen mit BAföG, Reiseblogger, Webdesignerinnen in prekären Arbeitsverhältnissen und Musiker, die halbtags bei NGOs arbeiten. Sie alle eint jedoch der neophile Lebensstil. Sie wollen die Welt bereisen, haben Freunde auf allen Kontinenten und sprechen Englisch, die Lingua Franca der globalen Welt. Während es in früheren Zeiten schwer sein konnte, progressiv zu leben, ist es für die junge Generation nahezu unmöglich geworden, nicht progressiv zu sein. Früher legte die Herkunft die Identität fest. Man wurde als Mann oder Frau geboren, als Westfale oder Preuße, Katholik oder Protestant, Bauer oder Fürst, und blieb es dann ein Leben lang. Heute kann man seinen Lebensmittelpunkt und sein Geschlecht wechseln und seinen Beruf und seine Religion selbst wählen. Eine Person kann außerdem gleichzeitig vieles sein: Deutsche, Migrantin, Akademikerin, Hipsterin, Fußballfan, Backpackerin und Feministin. Während die Eltern noch ein eigenes Haus mit festen Wänden auf eingezäumtem Grund und Boden gebaut haben, schlagen die jungen Progressiven überall ihre Zelte auf und brechen sie ebenso schnell wieder ab. Die Eltern haben ihr Zuhause an einem Ort. Die Kinder sind allerorts zu Hause. Für die Alten verkörpert die Immobilie Sicherheit und Geborgenheit. Für die Jungen verkörpert sie buchstäblich Unbeweglichkeit.